1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, 1 Uhr nachts und wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. So, heute wieder freie Themennacht. Ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ganz egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr mailt domian@wdr.de und ihr vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Und ihr denkt daran, nicht zu lang zu mailen, sondern das relativ kompakt zu formulieren. So, mein erster Anrufer, das ist eine Anruferin und sie heißt Gabriele und ist 59. Guten Morgen. Hallo? Hallo? Ja? Spreche ich mit Gabriele? Nee. Nee? Sondern mit? Silke. Bitte? Silke. Mit Silke? Ja. Ah, Silke. Entschuldige, ja, das habe ich jetzt völlig falsch hier gesehen. Silke, entschuldige bitte. Ja. Das habe ich aus dir eine Gabriele gemacht. Und habe dich glatt 20 Jahre älter gemacht. Das hat man auch nicht so gerne. Du bist nämlich 39 erst. Genau. Silke, hallo. Hallo. So, über was reden wir beide? Ja, es geht einfach darum, dass Leute lernen, Vorurteile abzubauen. Dass Leute andere nicht verurteilen sollen dafür, was hier in der Vergangenheit mal passiert ist. Ja, das ist so die theoretische Einführung. Um was geht's konkret? Konkret geht es darum, dass nicht jeder, der in Haft war, auch in seinem weiteren Leben ein Verbrecher oder ein schlechter Mensch ist. Definitiv, da hast du recht. Warst du in Haft? Ich war in Haft und mein Verlobter ist noch in Haft. Ja, weswegen warst du in Haft? Ich war wegen Betrug in Haft. Wie lange? 2 Jahre. 3. Bei. 2. Bei. Mhm. Wen oder was hast du betrogen? Banken und den Staat. Banken und den Staat. Um wie viel? 158.000. 158.000. 258.000. Wie macht man das denn? Naja, ist nichts, wo man drauf stolz ist und auch nichts, was man jetzt hier vielleicht groß breit geben würde, um andere Tipps zu geben. Nee, nur so grob. Man ist selbstständig, man verdient gutes Geld und ist der Meinung, man braucht immer mehr. Ja. Also, und ist der Meinung, das Finanzamt braucht nicht. Ach so, in Richtung Steuerhinterziehung. Unter anderem auch, ja. Mhm. Und halt, es waren Getränkelieferanten, es war Brauerei, auch Tomatenaufsteller. Ja. Wie lange bist du aus dem Knast wieder raus? 2 Jahre. Hast du diese Summe bezahlen müssen, die du hinterzogen hast? Ich habe eine Restschuld von 25.000. An der arbeitest du noch ab im Moment? Genau. Ja. Also inzwischen mit kleinen Raten. Mhm. Das ist halt das, was ich meine mit Vorurteilen. Es ist halt einfach auch nicht so leicht, einen Job zu kriegen, wenn man wegen Betrug vorbestraft ist. Bereust du denn das, was du getan hast? Ich habe es bereut. Ich habe es ganz, ganz böse bereut. Ich habe es in dem Moment bereut. Nee, eigentlich schon die letzte Zeit, bevor es zu meiner Verhaftung kam, habe ich schon angefangen zu bereuen. Mhm. Denn irgendwann lebt man nur noch in ständiger Angst, dass man gefasst wird. Und ja. Das ganze Geld macht das nicht weg. Mhm. Ich habe im Zeitpunkt meiner Inhaftierung, ich habe ein Kind draußen gehabt, eine Tochter, die Gott sei Dank die ganze Zeit zu mir gestanden hat und ja, die auch. Nur hast du gerade gesagt, dass du auch einen Partner hast, der zurzeit in Haft ist. Ja, wir haben uns in Haft kennengelernt. Ach so, wie geht das? Also die Knäste sind noch nicht gemischt. Es gibt JVA, es gibt bei uns hier in Brandenburg eine, in Luckau-Dom. Dort sind natürlich in 2 verschiedenen Trakten, aber ja, Männer und Frauen. Aha. Und wie lernt man sich da kennen? Wo gibt es da, wo und wie trifft man aufeinander? Ja, er ist zum Beispiel Musiker und dort haben wir uns beim Gottesdienst kennengelernt. Mhm. Ich habe bei der Haftzeitung gearbeitet, so hätte man sich auch so unten im Bereich regelmäßig. Ja. Weswegen sitzt er? Er sitzt wegen Mord. Wegen Mord? Wegen Mord. Das ist ja schon eine ganz andere Kategorie als das, was du das hinter dir hast. Das ist eine andere Kategorie, das ist halt, wo wir jetzt wieder zum Ausgangsthema kommen. Sicherlich hat er es gemacht, er bereut es zutiefst. Was genau hat er gemacht? Sie haben zu fünft einen Menschen umgebracht. Warum? Warum? Gibt es dafür eine Erklärung? Es gibt für alles eine Erklärung. Und wenn die Erklärung wäre aus purer Lust und Laune? Lust und Laune ist vielleicht, ja doch, wahrscheinlich war es aus Lust und Laune. Haben Sie diesen Menschen beraubt auch? Nee. Sie haben ihn einfach umgebracht? Sie sind losgezogen und wollten sich schlagen. Mhm. Also kann man das schon sagen, aus Lust an der Brutalität, am Schlagen. Ja. Und Sie haben diesen Menschen aufgelauert irgendwo? Nein, sie wussten, wo er sich aufhält und sie sind dorthin. Warum gerade dieser Mensch? Es gab da vorher mal einen Streit zwischen ihm und meinem Verlobten und dann war es laut an dem Abend bei ihm dort, wo sich derjenige aufgehalten hat. Hm. Ja, und dann sind sie dahin und haben zu fünft auf ihn eingeschlagen. Und er ist verstorben? Er ist verstorben. Und sie haben halt keine Hilfe geholt, keinen Rettungswagen. Spricht ja von ausgesprochener Brutalität. Ja. Schreckt dich das nicht ab? Es schreckt mich insofern nicht ab, da ich diesen Menschen, der damals diese Tat getan hat, dass das nichts mehr mit meinem Verlobten heute zu tun hat. Wie alt ist der Verlobte heute? Er ist heute 30 und... Und wann war die Tat? Da war er 21. Ja. Wie lange muss er noch sitzen? Also die Ehe ist 2014 und mit viel Glück kommt er Anfang des Jahres nach Hause. Nächsten Jahres schon? Ja. Mhm. Du sagst... Er hatte dieses Jahr schon 2/3 Termin. Mhm. Dein jetziger Verlobter mit dieser Person, die das damals gemacht hat, nichts mehr gemein hat. Nein. Woher weißt du das so genau? Ich weiß es. Ich habe einen guten Kontakt zu seinen Eltern. Mhm. Sachen, die ihm früher wichtig waren, was ich von Erzählungen von ihm weiß, dass es ihm früher wichtig war und auch habe auch Kontakt zu einer guten Freundin von ihm aus damaligen Zeiten. Mhm. Und Sachen, die ihm früher wichtig waren, es sind halt nicht mehr Sachen für ihn, die wichtig sind. Wie oft kannst du ihn denn sehen und mit ihm sprechen? Also jetzt sprechen können wir morgens, bevor er arbeiten geht, in der Pause, wenn er auf Arbeit ist und nach Feierabend bis abends um 11 oder 12. Wie halt geht das? Per Telefon dann? Genau, dort. Und das darf man auch, das darf er. Verzug. Ach so, ja. Darf er ein Handy offiziell haben, natürlich keine Kamera haben darf und kein. Das heißt, ihr telefoniert auch oft mit Wir telefonieren täglich. Mhm. Wir machen alles zusammen, wir gucken abends zusammen Fernsehen, wir machen alles zusammen. Wie steht er denn zu dem, was er zu verantworten hat, zu seiner Tat? Wie steht er dazu? Er bereut es wahnsinnig doll. Er bereut es wahnsinnig doll. Er hat heute noch zu den Zeiten, wo das passiert ist, zur Tatzeit Albträume. Mhm. Er kann es nicht rückgängig machen, so gern wie er es würde. Und er weiß auch, dass er den Angehörigen ein wahnsinniges Leid zugefügt hat, was er auch leider nicht rückgängig machen kann. Mhm. Hat er sich mal irgendwann im Laufe der Gefängniszeit mit den Angehörigen in Verbindung gesetzt? Er hat es mal gemacht, er hat einen Brief dorthin geschrieben. Mhm. Er hat lange Zeit auch Therapie gemacht, weil er es nicht einfach weggesteckt hat und weil er nicht derjenige ist, der damit protzen wollte, was er doch Tolles getan hat oder sonst irgendwas. Wie haben die Angehörigen reagiert? Sie haben gar nicht reagiert. Mhm. Was man ja vielleicht auch verstehen kann. Ich kann ihn verstehen. Nee, man kann verstehen, dass die Angehörigen nicht reagiert haben. Nein, das meine ich ja. Ja. Kann ich verstehen. Ja. Mhm. Das ist nicht, dass ich das in irgendeiner Weise nicht nachvollziehen kann. So, jetzt kommt er wahrscheinlich Anfang des Jahres raus. Das heißt, ihr werdet dann zusammenziehen, er kommt zu dir? Ja, also, ja klar, er ist ja jetzt auch jedes Wochenende bei mir. Er ist, wie gesagt, im offenen Verzug, genau. Mhm. Ist ja ein bisschen mulmig, das ist ja dann doch noch was anderes, wenn er dann ganz bei dir wohnt. Gar nicht. Also er hat ja jetzt auch schon Urlaube und es gibt nichts Schöneres, wie ihn eine Woche zu Hause zu haben oder so. Und es ist einfach schon vielleicht dadurch, dass er auch täglich viele Stunden miteinander am Telefon. Das gewöhnt sich schon aneinander sehr. Man verbringt schon den Alltag mit. Genau, ja, ja. Was hat er für Pläne? Was hat er für Pläne? Wir bekommen im März ein gemeinsames Kind. Ja, arbeiten, ganz klar, Familie. Hast du schon die Fühler ausgestreckt, ob er eine Arbeit findet? Oder hat er schon eine Arbeit? Er hat schon, also das hat er alles selber gemacht, die Fühler ausgestreckt. Mhm. Er hat die Möglichkeit, in Form von einem Oberarbeiten sich dann zu entscheiden. Das ist halt bei einem Restaurant hier dort, wo wir wohnen. Und die Arbeit, die er jetzt macht, dafür braucht er auch nur die Fahrerlaubnis. Dann könnte er auch da sofort eine Festeinstellung bekommen. Ja. Also der Anlass deines Anrufes war, die Vorurteile abzubauen. Ja, dass man Leuten, die könnten, wenn die auch schwere Fehler begangen haben, nochmal eine Chance geben sollte. Oh, es können zum Beispiel ganz viele nicht verstehen. Können auch nicht verstehen, dann kommt immer die Frage, na, wie kannst du denn jemanden umgebracht? Ich kann, weil ich diesen Menschen verdammt nochmal liebe und weiß, dass er diesen Fehler gemacht hat und wahnsinnig bereut. Ja, ich finde auch, das muss man respektieren. Wenn du sagst, ich liebe ihn und ich nehme ihm das wirklich ab, dass er sich verändert hat, hat man da gar nicht kritisch nachzufragen. Da muss man das akzeptieren, finde ich. Ja, aber das tun leider die wenigsten. Ja, da müsst ihr euch dann halt zur Wehr setzen und ein Umfeld aufbauen, die euch dann so nehmen, wie ihr seid und wie eure Vergangenheit eben war. Ja, das ist aber halt leichter immer gesagt wie getan. Ja, glaube ich. Wir haben zum Beispiel uns auch viel Gedanken darüber gemacht. Natürlich wollen wir, dass unser Sohn weiß, was sein Vater getan hat. Ja, das müsst ihr ihm auch irgendwann dann sagen. Das soll er ja auch wissen. Und er soll es auch von ihm erfahren und nicht von irgendjemand anders. Genau. Also, aber man hat halt irgendwo die Angst, ist immer im Rücken, dass es dem Kind schwer gemacht wird. Ne? Naja, so weit sind wir jetzt noch nicht. Jetzt geht es ja erstmal darum, dass er wieder ins Leben integriert wird und dass ihr eine Familie gründet und dass es vorangeht. Und das andere liegt noch viele Jahre vor uns. Ja, Silke. Es sind halt alles Gedanken, die man... Sind halt, natürlich, absolut, absolut. Aber ich meine, alles, was jetzt geschehen ist, klingt ja schon mal gut. Und die Startchancen sind ja insofern doch ziemlich optimal für ihn dann gegeben. Ich muss dazu sagen, dass die Startchancen so optimal sind. Dafür hat er ja die letzten Jahre ganz viel getan. Die wären ja nicht so gegeben, wenn er nicht so wäre, wie er wäre. Ja. Silke, dann wünsche ich jetzt dir und ihm und euch, der neuen jungen Familie, wirklich alles Gute. Ja. Und dass ihr den Start gut hinlegt und auch dann ein gutes Leben führen könnt, zu zweit, zu dritt dann. Alles Gute von Herzen. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. So, 0800 220 5050. Bernadette. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das heißt Bernadette. Bernadette, entschuldige, ich habe es falsch ausgedrückt. Bernadette. Ja. 75 Jahre alt. Ja. Ja. Genau. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, ich wollte die gestern Abend anrufen und das hat nicht geklappt. Es ging um diese böse Frauen. Um Thema böse Frauen, genau. Ja. Und ich habe in meinem Leben eine ganz böse Frau kennengelernt. Ich war eine junge Hebamme in Frankreich. Ja. Und es war eine Nonne. Ja. Unser Krankenhaus war vom Nonne dirigiert. Und diese Nonne, die hatte ganz perfide Art mit jungen Mädchen, die schwanger waren und nicht verheiratet. Das war für sie ein rotes Tuch. Ah. Und die Sünderin. In der Zeit wahrscheinlich ein extremes Tabu für eine Nonne. 50 Jahre, ja? Ja, 50 Jahre her. Wie hat sie denn die Frauen, die also ein uneheliches Kind bekamen, wie hat sie die Frauen behandelt? Demütig. Erst einmal hat sie die auf die Bahre liegen lassen im Flur, meistens wenig zugedeckt. Die Krankenhäuser waren noch nicht so warm, nur die Zimmer waren warm, aber die Flure nicht. Mhm. Dann hat sie, wir hatten Medizinstudenten, dann hat sie die untersuchen lassen, die könnten das nicht wehren. Ja? Es war normal, dass man die untersucht, aber man ließ normalerweise ein Medizinstudent. Die hat manchmal vier Medizinstudenten, auch ein Mädchen. Ach so. Die untersucht haben und gelernt haben praktisch, ja. Und dann war es Mittagszeit, dann kriegten die kein Essen mehr, weil Mittagszeit vorbei war. Also alles Säure. Und wenn sie klagten, dass sie Wehen hatten, hat sie gesagt, du hast doch nicht geklagt, wie zu den Mann, mit dem Mann zusammen war. Da hast du nicht geklagt. Achso, als du das Kind gezeugt hast, als das Kind gezeugt wurde, hast du auch nicht geklagt. Auch nicht geklagt. Jetzt klagst du. Ja. Und ich denke mal, was du gemacht hast, womöglich war er verheiratet. Also die hat die so schrecklich, wenn die geklingelt haben, da hat sie immer gesagt, ja, lass, geht dir noch nicht hin, geht dir noch nicht hin. Die soll wissen, was sie gemacht haben. Wie schrecklich für eine Nonne, eine fromme Frau, die eigentlich der Nächstenliebe verpflichtet ist, sich so zu verhalten. Wie schlimm? Das war ganz schlimm. Dann war auch noch ein ganz krasser Fall. Wir waren in der Nähe um die Schweiz. Wir haben, also diese Klinik war ganz in der Nähe um die Schweiz. Und es kam eine reiche Familie mit einem Mädchen von 17 Jahren, die ein Kind kriegte. Und mit diesen Leuten hat sie sich nicht getraut, diese Art zu spielen. Also, aber das Mädchen war auch nicht verheiratet? Nein. Das Kind sollte direkt nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Das Mädchen wollte das nicht, aber ihre Eltern. Das sollte nicht rauskommen, dass sie ein Kind kriegte. Ja. Und da hat sie diese Perfidie gar nicht gebracht, weil das waren reiche Leute, die arme Leute, das ist doch schlimm, was das Mädchen denen antut und so. Und hat sie richtig gefreut nach der Geburt, dass wir das Kind weggenommen haben und ihr noch nicht einmal gezeigt haben. Ja, also weil das reiche Leute waren und da hatte die Nonne auch etwas von, sie hat finanziell einen Vorteil davon gehabt. Ja, sie selber nicht, aber der Orden. Der, ne? Orden, ja. Der Orden hat was davon. Ne? Hat sich denn damals, du warst eine junge Hebamme, sagst du, in der Zeit, hat sich jemand getraut, irgendwas Kritisches zu sagen? Ich habe ein paar Mal versucht, es hat nicht geklappt, weil sie bei der Geburt zum Beispiel, wo der Arzt dabei war, wenn kompliziert war, hat sie das nicht angebracht. Sie hat das angebracht für uns. Wir waren ganz jung und wir waren hier ausgeliefert praktisch, ja. Und in der Zeit traute man sich ja auch nicht gegen Obrigkeiten zu opponieren, ne? Kritisch sich zu äußern. Das war ja, ich habe manchmal rebelliert und ich war natürlich nicht gern gesehen von mir. Aber du warst alleine, du hattest keine Chance. Ja. Diese Frau ist dir jetzt in Erinnerung gekommen bei unserem Thema böse Frauen. Ja, und es war so vergraben. Ich hatte das so weit in mich versteckt. Und wie du sagtest, böse Frauen, das ist sofort da gewesen. Da kam es hoch. Ja. Das heißt, über viele Jahre oder viele Jahrzehnte hat diese Frau Mädchen, die unehelich schwanger geworden sind, so schlecht behandelt. Ganz schlecht behandelt. So subtile Sache hat sie gefunden. Ja, wenn die Durst hatten, hat sie denen kein Glas Wasser gebracht. Also ich war oft im Kreissaal und hatte oft die Baby zu versorgen, könnte ich immer rennen, ja? Ging nicht. Aber das merkte ich an die Mädchen, die waren froh, wenn ich mit denen normal sprach oder ein Glas Wasser brachte oder die half während die Geburt. Ich merkte, wie sie das getroffen hat. Wie schlimm. Weißt du, was aus dieser Nonne geworden ist? Ich weiß gar nichts, weil ich nach 3 Jahren in ein städtisches Krankenhaus gekommen bin, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe. Verstehe. Ich konnte es nicht mehr vereinbaren mit meiner Einstellung. Ja. Du hast so einen wunderbaren, charmanten französischen Akzent. Du bist. Ich höre das Gott sei Dank nicht. Du bist gebürtige Französin. Ich denke immer, ich spreche perfekt Deutsch. Du sprichst perfekt Deutsch, aber wunderbar, also hochcharmant, muss ich dir ein Kompliment machen. Ich danke dir. Das gefällt mir sehr. Aber du lebst jetzt in Deutschland? Ich lebe schon. Wie lange? Mein Sohn ist jetzt 51 Jahre, mein Ältester. Ja. So lange bin ich in Deutschland. Bernadette, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Ja, und ich gucke sehr oft deine Sendung und das gefällt mir sehr, sehr gut. Deine Ansichten sind so so menschlich. Ich danke dir sehr für das Kompliment. Das weiß ich immer zu schätzen, wenn das auch vor allen Dingen etwas ältere Leute sagen, da ihr ja nun viel mehr Lebenserfahrung und Lebensweisheit habt. Vielen Dank. Freut mich sehr. Danke, Domian. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, tschüss. Tschüss. So, und jetzt kommt aber Gabriele, 59. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, jetzt habe ich dich vorhin ganz am Anfang schon angesagt. Das ist nicht ganz so schlimm, ne? Da hatte ich aber mich vertan hier. Gabriele, das stimmt, ne? Ja, ja. 59 Jahre alt. Um was geht's denn, Gabriele? Ja, auch das, ja. Ja, ich melde mich eigentlich als Resonanz auf eine Anruferin von vorgestern. Ja. Und zwar, glaube ich, Kerstin, die eine Beziehung zu einem verheirateten Mann hatte, ja, den sie sehr liebte, wo sie aber noch 4 Jahre oder so warten soll. Genau, 4 Jahre, weil der in einer finanziellen Geschichte da hängt. Und ja, noch in einer Ehe ist und das regeln muss. Ne? Und nun sagte sie ja auch, dass sie mittlerweile von vielen, die davon wissen, Kindern, Verwandten, ich weiß nicht wer, da zugesetzt bekommt, er würde sowieso das nicht wahr machen und er wird sie nur hinhalten und sie soll das doch lassen und. Mhm. Und ich möchte ihr eigentlich, wenn sie hoffentlich heute Abend auch zuhört, sie sagte ja, sie hört immer zu, möchte ich ihr sagen, kurz wie es mir ergangen ist. Ja, gerne, ich hatte nach einer 8-jährigen Horror-Ehe, mein Mann war Alkoholiker, diese Ehe hat aber zum Glück 4 tolle Kinder hervorgebracht, lernte ich einen Mann kennen, der mir auch gleich zu Beginn sagte, er sei noch verheiratet. Mhm. Und dann wollte ich das Ganze nicht und habe sofort gesagt, nein, wir sehen uns nicht wieder, ich möchte das nicht. Mhm. Ja, nun war er aber sehr hartnäckig, er rief also immer wieder an, wochenlang, stündlich beinahe, bis ich so weit war, dass ich gesagt habe, ist gut, wir treffen uns noch einmal. Mhm. Habe ich gemacht und dann war es aber auch passiert. Und aus dieser Liaison, sag ich mal, wurden im Endeffekt 2 Jahre, in denen er mir auch immer wieder sagte, es hängt so viel Finanzielles davon ab. Mhm. Er war Banker, es waren mehrere Häuser im Spiel. Und er wollte seiner damaligen Frau ein Kosmetikstudio einrichten, damit sie nach der Scheidung finanziell abgesichert war. Nur zu dem Ganzen kommt ja auch, man sieht sich ja kaum. Ne? Mhm. 2-mal in der Woche, vielleicht 2 Stunden. Mhm. An den Wochenenden ist man alleine, Weihnachten ist man alleine. Immer. Ne? Mhm. Mhm. Und irgendwann kamen dann eben auch bei mir diese Verwandten, Bekannten, gute Freunde in Anführungsstriche, ja, die sagen, merkst du nicht, das sagt doch jeder, der will dich nur so als Liebelei nebenher und lass dir das doch nicht gefallen, das bringt doch nichts. Ja, und dann kam auch in mir allmählich eine Wut, eine Enttäuschung. Mhm. Lass mich kurz fragen, ich habe es gar nicht ganz verstanden. Während dieser Wartezeit, warst du da noch in deiner Ehe? Nein. Da warst du raus schon. Ich war schon geschieden, ja. Ich war mit meinen Kindern alleine, ja. Und ich wollte auch nicht in eine Ehe eindringen, ganz sicher nicht. Aber es hat sich einfach so ergeben. Nun ja, in mir kam Trotz auf, Enttäuschung, Einsamkeit und dann auch Zweifel, weil ja alle sagten, das bringt nichts, ähnlich war wie bei Kerstin. Wie viel Zeit war vergangen, als der erste Trotz und die erste Verzweiflung richtig kamen? Ja, knapp 2 Jahre. Doch, 2 Jahre schon. 2 Jahre, ja doch. Aber er hatte dir doch 2 Jahre gesagt, du solltest 2 Jahre warten, ne? Ja, richtig, richtig. Und es näherten sich diese 2 Jahre und es tat sich gar nichts, ne? Mhm. Gar nichts. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, ich sitze nicht immer hier alleine rum, habe angefangen auch mal alleine auszugehen, zu tanzen und lernte dann auch einen anderen jungen Mann kennen, der sich wohl, weiß warum, in mich verliebt hat sofort und dann auch ab der Minute immer für mich da war, gut zu meinen Kindern war. Ich fühlte mich eigentlich wohl. Ich war nicht wirklich verliebt, aber ich fühlte mich wohl, es war jemand da auf einmal. Ja, und dann habe ich dieser Beziehung gesagt, tut mir leid, ich möchte das beenden, ich habe einen anderen Mann kennengelernt. Ja, er hat gesagt, überleg es dir, das kannst du nicht machen. Ja, ich wurde aber immer irgendwie trotziger und habe dann auch diesen anderen Mann nach 3,5 Monaten geheiratet. Den du neu kennengelernt hast? Richtig. Ach so, und hast also den, auf den du so lange gewartet hast, von dem hast du dich dann endgültig verabschiedet? Beendet. Wir sprachen noch miteinander. Ja. Es sollte eigentlich eine Freundschaft dann werden. Ja, das sind immer so die Sprüche, ne? Ja, richtig. Er kam mich auch des Öfteren besuchen. Und so war es dann? Naja, so war es dann nicht. Ich habe geheiratet. Und nachdem ich 2 Monate verheiratet war, kam dieser Ex, sage ich jetzt mal, ja, und hielt mir einen Schrieb unter die Nase. Damals war man noch recht schnell geschieden, es war das alte Scheidungsrecht, dass er geschieden war und in 6 Wochen die Scheidung, also rechtskräftig war, wie man das nennt. Hat dich das beeindruckt? Ja, sehr. Weil ich liebte ihn noch, ne, und das beeindruckt mich heute noch. Ich bin jetzt 30 Jahre mit meinem Mann verheiratet und es vergeht immer noch kein Tag, wo ich nicht an diesen Mann denke, ihm irgendwo nachtraure. Wenn ich gemeinsame Musik höre, ich weine. Also ich verstehe. Ich bin nicht unglücklich verheiratet. Aber das heißt, er kam dann, aber du hast dich dann nicht mehr auf ihn eingelassen? Nein. Bist dann bei deinem damals frisch verheirateten Mann geblieben? Ja. Und das ist jetzt 30 Jahre her und nach 30 Jahren denkst du immer noch an diesen Mann? Jeden Tag. Bereust du es, dass du nicht doch auf ihn gewartet hast? Weiß ich nicht, ja, eigentlich schon, weil ich denke, ich bin ein sehr sensibler Mensch. Ich bin ein Fisch vom Sternzeichen, ich bin Künstler, ich male, ich töpfere. Er war ein sehr ruhiger, stiller, leiser Mensch. Mein Mann, jetzt mit dem ich 30 Jahre verheiratet bin, ist eher so ein bisschen, wie grobschlächtig oder wie nennt man das? Aber das darf dein Mann denn ja eigentlich nicht hören. Ich glaube, er weiß es. Ich glaube, wir hatten einmal einen Streit, da hat er zu mir gesagt, bereust du wahrscheinlich, dass du mich geheiratet hast, hast dich für den Falschen entschieden. Und ich war so wütend da, ich weiß gar nicht mehr, warum das war. Und da habe ich gesagt, ja, wenn du es so wissen willst, okay, ja. Oje. Dann ist er rausgegangen, ist etliche Stunden spazieren gegangen, ist gekommen und hat das nie mehr erwähnt. Das ist jetzt aber auch schon ewig her. Weißt du denn, was aus dem anderen geworden ist? Nein, gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Wir haben uns noch einmal durch Zufall getroffen und nur ganz kurz dann begrüßt, weil ich wollte das auch nicht mehr. Ne? Ich konnte es. Naja, ist klar, ist klar. Ich wollte meinen Mann nicht enttäuschen, nicht betrügen, auf keinen Fall. Und ich glaubte, das wäre dabei rausgekommen. Du wolltest damit sagen? Ich wollte der Kerstin oder vielleicht auch anderen Frauen sagen, natürlich ist es nie gut, in eine Ehe einzudringen. Aber in eine Ehe, die man eindringen kann, die ist auch nicht in Ordnung. Ja, finde ich auch. Ganz klar. Und sie soll sich wirklich nicht von ihrer Familie, ihren Kindern verrückt machen lassen und bereden lassen. Und du hast ihr ja auch, was mir aus der Seele sprach, gesagt, sie selber muss das ertesten und ergründen. Und sie soll es wirklich versuchen. Wenn sie meint, es ist ihre große Liebe, soll sie die nicht für andere eigentlich verschenken. Sagt eine Frau, die eine große Erfahrung gemacht hat und wirklich aus dem eigenen Leben das so begründend sagen kann. Ne? Ja. Und eine wirklich verspielte Liebe, sage ich mal, kann sehr, sehr, sehr wehtun. Und das wirklich ein Leben lang. Oh ja. Und das möchte ich ihr ersparen. Sie soll es einfach versuchen. Ich hoffe, sie hört zu, dass ihr das nicht aufhört. Gabriele, das freut mich sehr, dass du angerufen hast und dass du so erzählt hast. Das lag mir am Herzen. Ja. Das lag mir wirklich. Ich habe sie gehört und habe gedacht, okay, die arme Frau, hoffentlich macht sie nicht diesen Fehler. Ja, ich hoffe auch, dass sie zugehört hat. Ja, ich hoffe es doch sehr. Und wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke, das wünsche ich dir auch. Und ich möchte dir auch, wie meine Vorgängerin, sagen, ich höre deine Sendung eigentlich von Anbeginn an. Ich weiß nicht, 10, 15 Jahre, solange es die Sendung gibt. Du hast dich sehr zu deinem Vorteil verändert. Du warst immer sehr gut, aber mit zunehmendem Alter, wenn ich das so sagen darf, das ist nicht böse gemeint, wirst du immer menschlicher, immer ruhiger, gelassener. Es ist wirklich toll. Dankeschön. Dickes Kompliment. Toll. Mann, oh Mann. Vielen Dank. Das stimmt. Dankeschön. Dann hätte ich gerne noch eine Autogrammkarte. Sehr gerne. Du legst auf, wir rufen dich an wegen der Anschrift. Ich wünsche dir und deinem Team ein wunderschönes Weihnachten. Ja, das wünsche ich dir auch. Alles Gute. Und alles, alles Liebe. Ne? Dir auch. Jo, vielen Dank. Danke. Tschüss, Gabriele. Ciao. Jo, tschüss. So. Und hier ist ein junger Mann mit dem schönen Namen Joshua. 18, guten Morgen. Morgen. Joshua, grüß dich. Moin. Weswegen rufst du mich an? Ich habe folgendes Problem. Meine Eltern wollen sich scheiden lassen. Ja. Und ich sitze jetzt so gesehen zwischen den Stühlen. Ja. Und Soll ich ein bisschen von meiner Situation erzählen? Erzähl mal, genau, ja. Mhm. Also ich lebe in einer Familie, wir sind 7 Kinder insgesamt. Mhm. Große also Familie. Ich bin der Zweitälteste. Ja. Und ja, ich habe so gesehen jetzt die freie Auswahl, was ich machen soll, was ich machen kann. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie oder was ich machen soll. Du machst die freie Auswahl, entweder zum Vater zu gehen oder zur Mutter zu gehen? Ja, krieg ich einen, genau. Ah ja. Zu wem hast du denn den näheren Draht? Ich weiß nicht, ich habe eigentlich zu beiden ein gutes Verhältnis. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt zu dem gelassen, den anderen Stich und andersrum genauso. Ja. Wie ist das denn? Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Hast du den Ton noch im Radio oder Fernsehen an? Ich habe den Fernsehton an. Genau. Ja, mach den mal runter, dann können wir besser reden. Alles klar. Dann habe ich nicht die Rückkopplung. Alles klar. Die anderen Kinder, 7 Kinder insgesamt, wie wird das denn da aufgeteilt? Weißt du, weiß man das schon? Gar nichts. Nee, weiß man nicht. Also, aber du redest doch mit den anderen darüber, oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Nee, du redest mit deinen Geschwistern nicht darüber, wie das dann werden soll? Also meine älteste Schwester, die ist jetzt sowieso ausgezogen, also die ist außen vor. Mhm. Und die kleineren gehen, denke ich, also das ist meine Einschätzung, die gehen zu meiner Mutter halt. Ach so. Mhm. Nun bist du 18, das heißt, so sehr lange wirst du ja so dann wahrscheinlich auch nicht bei dem Vater oder bei der Mutter bleiben. Der dich, ja. Mhm. Ist wirklich ein schwieriges Problem, aber ich glaube, wenn du zu beiden ein gutes Verhältnis hast, kränkst du den jeweils anderen nicht, wenn du zur Gegenseite gehst und einziehst, wenn du das richtig erklärst? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Haben die denn mit dir schon darüber gesprochen? Oder ist ja, die haben es mir erzählt. Achtung. Aber ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ja, hat deine Mutter dich denn schon gefragt, kommst du mit mir? Nein, so offen nicht. Und der Vater also, auch nicht? Nein. Mhm. Da lassen die mich mit der Entscheidung ganz bei mir. Mhm. Also nochmal gefragt, also du würdest sagen, dass du wirklich ganz gleichermaßen... Nein, schon wieder hoch. Bitte? Entschuldigung. Bist erkältet. Richtig. Ja, dass du gleichermaßen so von der Bindung her zu 50-50, kann man sagen. Richtig. Ja, dann ist es wirklich schwer. Das ist extrem schwer. Das ist wirklich schwer. Aber dennoch glaube ich, wenn du, vielleicht kann man dann auch so praktische Erwägungen berücksichtigen. Wo wird der eine wohnen, wo wird die andere wohnen? Was ist wiederum für mich praktischer? Das ist, so wie es aussieht, bleiben wir im Glendenort. Im selben Ort, also. Hm. Was machst du? Bist du Schüler noch? Ich bin Abiturierend, richtig. Ah ja. Was sind deine Pläne? Ich lasse mir alles offen. Also erstmal Schule vorbei und dann. Wann machst du Abi? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Richtig. Das heißt, es kann rein theoretisch sein, dass du nächstes Jahr auch schon irgendwo studieren gehst oder so. Weißt du doch nicht. Was? Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mhm. Aber kann sein, rein theoretisch. Ja, kann alles sein. Also ja. Ich lasse mir erstmal alles offen und ich muss mich erstmal entscheiden. Mhm. Das ist meine größte Sorge erstmal. Mhm. Ja, Herr Schauer, ich glaube, das ist dann wirklich egal, wo du hingehst. Wenn du, nimm mal an, du gehst zu deiner Mutter und du hast zu deinem Vater so ein gutes Verhältnis. Dann, warum denn zu meiner Mutter? Ja, ich als Beispiel jetzt mal. Ach so. Nimm mal an, du gehst zu deiner Mutter. Dann kannst du deinem Vater ja sagen, ich entscheide es jetzt einfach mal so, aber das soll nicht unser Verhältnis trüben. Und umgekehrt könntest du es genauso sagen. Mhm. Also, es ist ja dann wirklich egal. Ich glaube nicht, dass einer dem anderen das übel nehmen würde, wenn du zu ihm ziehst. Ich kann dir jetzt nicht sagen, zieh zu deiner Mutter. Das kann ich ja nicht. Was würden Sie mir denn noch raten? Ja, das sage ich ja gerade. Ich kann ja dir nicht sagen... Haben Sie deine Erfahrungswerte davon? Das kann ich ja gar nicht so sagen, weil ich deine Familie nicht kenne, deine Mutter nicht kenne, deinen Vater nicht kenne, dich nicht kenne. Aber, das wollte ich nochmal eben sagen. Wir beide kennen uns, glaube ich. Wir kennen uns beide? Ja, glaube ich. Ja? Warum? Wir haben uns doch letzte Woche, glaube ich, getroffen. Wir haben uns getroffen? Hab ich Sie noch nach einem Autogramm gefragt. In Köln oder wo? Nee, ja, in Köln, im Swingerclub. Ach Junge, komm, lass es sein. Lass es sein. Wir beenden das Gespräch. Ich war nicht im Swingerclub. Und wenn ich im Swingerclub wäre, würde ich das hier in aller Öffentlichkeit auch sagen. Also wenn du jetzt hier so faken willst und hier irgendeinen Quatsch erzählst, lass mal sein, ne? Tschüsschen. Ich hab's mir schon gedacht. Hier ist Christine. Christine ist 45. Morgen, Christine. Ja, guten Morgen, Christine, um was geht's bei dir? Oh, ja, ich habe so ein ernstes Problem. Also erstmal muss ich mich entschuldigen, ich bin unheimlich nervös. Hä? So aus zwei Gründen. Einmal ein bisschen Lampenfieber und aus anderen Gründen. Ich hoffe, dass der gute Freund, um den es geht, nicht zuhört. Ja. Ist Folgendes. Ja. Also ich bin selber auch schwer erkrankt. Ich habe im Krankenhaus vor einigen Jahren jemanden kennengelernt, so ein schwules Pärchen. Und der ist 48 und ist seit 12 Jahren an AIDS erkrankt, ist auch sehr schwach, so kann nur noch am Rollator gehen. Mhm. Und jetzt hat er die Diagnose dazu bekommen, dass er einen Hirntumor hat und nicht mehr so ganz lange zu leben hat. Und das ist ja schon schlimm gewesen. Und dann ist er jetzt in seiner Familie so verstoßen worden. Er hat denen anvertraut, dass er HIV-positiv ist. Mhm. Und die haben ihn dann also quasi verstoßen und auch so die Türklinken, die er angefasst hat, abgewischt und so. Ja. Also das ist der eine Teil des Freundespaares, das ja. du kennengelernt hast. Ja, und pass auf, jetzt ist so, dass er mir heute anvertraut hat, dass er zu seinen ganzen lebenswichtigen Medikamente alle abgesetzt hat und mir das Versprechen abgenötigt hat, mit niemandem darüber zu sprechen. Mhm. So. Na, und er hat das auch nicht seinem Freund gesagt? Nein, sein Freund, der darf das nicht wissen, weil er hat einfach Angst, dass der dann einen Krisendienst ruft. Mhm. Der war auch schon in der Psychiatrie wegen schweren Depressionen und Krisenzuständen und auch Suizidalität und so. Also der die Medikamente abgesetzt hat, war schon in der Psychiatrie? Genau, genau. Mhm. Ne? Und er hat jetzt einfach Angst, dass da irgendwelche Zwangsmaßnahmen eingeleitet werden. Und ja, ich kann mit niemandem drüber sprechen, weil alle Bekannten kennen ihn und ich hoffe, er hört jetzt nicht zu. Und die beiden leben zusammen? Die leben zusammen. In einer Wohnung? In einer Wohnung, ja. Der Gesundheitszustand dieses Mannes, über den du sprichst, ist der wirklich sehr ernst? Ja, also der ist so schwach und wie gesagt, so er sieht für sich also kaum Lebensqualität so und will sich selbst seinem Freund auch nicht zumuten. So, das ist das Traurige. Wie weit ist denn die HIV-Infektion fortgeschritten? Also was ich so mitkriege, die ist richtig ausgebrochen. Mhm. Er ist erkrankt und ist auch hat ständig Krankenhausaufenthalte, so von Lungenentzündung hat er jetzt kürzlich noch gehabt. Ja. Und wie gesagt, er geht auch am Rollator, er kann nicht irgendwie draußen, so in der Wohnung kann er sich dann so ein bisschen. Ist er zwar wackelig, kann sich an den Möbel dann immer so abstützen. Hm. Und der Gehirntumor, von dem du gesprochen hast, ist der in irgendeiner Weise schon behandelt worden? Nee, will er jetzt auch gar nichts. Will er überhaupt nichts, er will gar nichts mehr. Hm. Also er ist. Ja, ich bin so wütend auf diese Familie, weil die haben das jetzt so. Also das war jetzt so der letzte Tropfen, so er hat mir das heute erzählt und mir sind einfach nur die Tränen gekommen. Ja. So, aber wie lange ist er schon HIV-positiv? Seit 12 Jahren. Und die Familie weiß das erst jetzt? Ja, ja, genau. Und so... ja, die wohnen weiter weg, so ich will die Stadt jetzt nicht sagen. Und haben so abschätzig darauf reagiert, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, richtig. Also das war jetzt noch kurz gefasst. Er hat mir so Situationen erzählt, die waren haarsträubend. Also der Hintergrund meiner Frage ist, reagiert er jetzt vielleicht aus Verzweiflung darauf, ja, das genau, dass, weil die Familie so reagiert hat? Das ist genau so das, wo ich nicht mit zurechtkomme. Oder, lass mich fragen, oder ist das eine ganz klare, bewusste Entscheidung, dass er sagt, ich will jetzt nicht mehr, ich möchte jetzt sterben? Das weiß ich eben nicht, Domian, das ist ja mein Problem. Das heißt, du stehst jetzt in der Verantwortung, du weißt es? Ja, und ich bräuchte eigentlich engeren Kontakt zu ihm, ne? Wie oft habt ihr Kontakt? Ja, wir telefonieren jetzt, also so wie heute haben wir länger nicht gesprochen. Ich war jetzt auch lange im Krankenhaus und ich bin Rollstuhlfahrer und kann bei dem Schnee irgendwie nicht zu ihm fahren, so, ne? Und er ist zu schlapp, zu mir zu kommen. Mhm. Und wir telefonieren dann viel. Also er muss dann auch immer gucken, dass sein Freund dann nicht in der Nähe ist, so heute. Dieser, ich frage nochmal zu dem Gehirntumor. Wann genau ist der diagnostiziert worden? Ja, der ist jetzt vor einem Dreivierteljahr, da hat er richtig die Bestätigung. Der Verdacht war vorher schon da. Dreivierteljahr ist ja eine lange Zeit. Was ist denn in diesem Dreivierteljahr dagegen getan worden? Erst hieß es so, dass er keine Probleme macht. Ne? Und jetzt hat er so geistige so Aussetzer und Schwindel und sowas, so das sind die Symptome. Ja, was heißt das, keine Probleme macht? Ist er behandelt worden? Der hat da mir auch so ganz sparsame Informationen nur gegeben. Ich kann dich da gar nicht so ins Bild setzen, weil ich das selber alles nicht Wenn man eine solche Diagnose bekommt, setzt ja was in Gang an Therapiemaßnahmen. Hat er aber alles. Er war viel in Krankenhäusern und hat dann aber auch immer irgendwie vom Thema abgelenkt. Also du kannst die Situation eigentlich nicht richtig einschätzen, ja, ne? So ein Gefühl habe ich. Das ist mein Problem. Ist er bettlägerig oder kann er... Nee, der ist in der Wohnung, also der ist, legt sich zwar oft aufs Sofa und Hat er dir das mit den Tabletten so unter dem Siegel größte Verschwiegenheit gesagt? Ja, das ist es ja. So, wenn ich war 20 Jahre lang examinierte Pflegekraft, über 20 Jahre. Leiden und Tod und sowas zu tun. Mhm. Ne? Aber wenn es einen lieben, netten Menschen, und das ist so ein liebenswerter Mensch, ne? Sag nochmal, das Problem ist für mich, ist das jetzt aus dem Affekt heraus entschieden, aus seiner Verzweiflung, als Reaktion, wie ich es vorhin schon sagte, auf die Familie, oder ist es eine klare Entscheidung? Ganz genau. Also ich mache das auch so, das ist auch so mein Kriterium. Wenn es eine ganz klare Entscheidung ist, dann hat er ein Recht darauf. Finde ich auch. Weil dann wären die Tabletten auch wirklich nur leidensverlängernde Maßnahmen. Ne? Wann hat er dir das genau gesagt? Heute. Ne, und wenn das jetzt aber durch die Familie kommt, ne, dann ist das jetzt so, die hat ihn dann in so eine Krise gespürt. Dann müsste man ihm helfen, was tun. Und da fühle ich mich jetzt in der Verantwortung und weiß nicht, wie ich es richtig machen soll. Schwieriges Problem. Ich möchte da jetzt auch kein Vertrauen kaputt machen und da jetzt eine Lawine lostreten Und wenn du morgen nochmal mit ihm redest? Ja, ne, ich muss ihn morgen dann irgendwie erwischen. Das Doofe ist immer, ich muss ihn dann irgendwie erreichen, wenn sein Freund nicht mithört. Ach so. Die wohnen jetzt zusammen. Das heißt, wenn du dem Freund das sagen würdest, dann würde der wahrscheinlich zwangseingewiesen in die Psychiatrie? Auf jeden Fall, weil er da auch da eine psychische Anamnese hat, psychische Krankheiten. Mich macht das schon stutzig, dass das gerade jetzt kommt, wo die Familie so reagiert hat. Und tendiere eigentlich so von meinem Bauchgefühl her, ich kann es nicht richtig begründen, dazu, dass das vielleicht doch eine Kurzschlussreaktion ist und keine klare, überlegte Sache. Hätte er dir das vielleicht auch gar nicht erzählt, weißt du? Genau. Also müsste man... Eigentlich schon, ne? Ja, meine Tendenz geht dahin, ja, man müsste etwas unternehmen. Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben, so, ich weiß, dass sein Freund auch nicht so seine E-Mails aufmacht, die haben beide einen eigenen Laptop. Mhm. Und dann habe ich auch schon geschrieben, so, guten Morgen, mein Lieber, und ruf mich bitte, sobald du nach dem Aufwachen, ruf mich bitte an. Ich sage dir jetzt nochmal von meiner Seite aus, von meinem spontanen Gefühl her, ja, man muss etwas tun. Ja, ne? Ich möchte jetzt aber auch, dass meine Psychologin, die das Gespräch mitgehört hat, auch nochmal mit dir spricht und sie kann dir auch nochmal ihre Einschätzung sagen und dann könnt ihr vielleicht auch gemeinsam beraten, wie du da jetzt gezielt und am besten vorgehen kannst. Das ist sehr nett. So machen wir es. Vielen herzlichen Dank. Gerne, Christine. Ich bin auch seit Jahren eine treue Zuhörerin von dir und ich ziehe einen Hut vor dir. Mann, so nette Leute heute. Christine, du legst auf und Heide ruft dich gleich an. Sehr gerne. Bis gleich. Tschüss. Bis dann. Ciao. Der der Rotzbengel gerade, als würde er mich bloßstellen können im Swingerclub. Ich würde es sofort herausposaunen, wenn ich mal in so einem Ding wäre, dann könnte ich euch erzählen und müsste nicht immer so komische Sachen hier fragen, wenn ihr vom Swingerclub sprecht. Mann, oh Mann, oh Mann, ein bisschen mehr Kreativität, junger Freund, ein bisschen mehr. So, Nova 23, guten Morgen. Hallo ich Nova. Ich bin 26, ach, aber danke. Was ist das denn für ein Name, Nova? Noba. Genau. Woher kommt der? Ich bin halb Inderin, halb Perserin. Ah. Genau. Eine interessante Mischung, halb Persisch, halb Indisch. Genau, mein Papa ist Inder, meine Mama Perserin. Wahrscheinlich bist du unheimlich hübsch. Ja, danke schön. weiß ich nicht. Naja. Geschmackssache. So, Noba, was ist denn der Grund deines Anrufes? Ja, also ich habe ja heute gesehen, dass ihr verschiedene Sachen macht. Da dachte ich, da traue ich mich auch mal irgendwie anzurufen. Ja, gerne. Und ich bin halt krank. Ich habe eine Organkrankheit, ich habe eine Blasenkrankheit. Die nennt sich interzystiale Zystitis. Das sagt ihr wahrscheinlich jetzt so gar nicht. Erklär mal, was das ist. Genau, das ist halt, das ist eine Blasenkrankheit. Die ist halt, dass jedes Mal, wenn sich die Blase halt mit Wasser füllt, fängt sie halt sich an zu schneiden, verblutet und vernarbt wieder. Ach, wie? Das heißt, wenn also Urin in die Blase läuft, aus den Nieren, dann fängt sie sich an zu schneiden, was heißt das? Ja, genau. Also ja, das heißt, dass die Wände dann anfangen sozusagen aufzusprengen sozusagen. Mhm. Und und das blutet dann? Halt, genau, das blutet dann und vernarbt wieder. Und, das heißt, wenn du zur Toilette gehst, ist das meistens blutig? Genau, richtig. Immer blutig oder meistens? Also es ist immer verschieden, es kommt immer drauf an. Mal hast du es mal oder habe ich es mal, dass ich 2 Tage irgendwie oder 3 auch mal nichts, kein Blut im Urin habe. Dann habe ich es mal heftiger. Also mal ist es echt so, dass du gar nicht mehr unterscheiden kannst so zwischen Urin und Blut halt, ne? Also es ist halt sehr unangenehm. Schmerzt das auch? Ja, sehr. Also ich leide jetzt, ich habe die Krankheit jetzt schon seit 8 Jahren, haben wir jetzt mittlerweile festgestellt. Aber wie kriegt man so eine seltsame Erkrankung, weißt du das? Das weiß ich nicht. Also das kann man echt nicht sagen. Also sie sind da selber am Verzweifeln sozusagen. Also weil ich habe, keine Ahnung, in der Familie nachgefragt, ob mal wirklich jemand in der Familie sowas hatte. Mhm. Und das weiß man halt so nicht. Also die Ärzte, die sagen halt, die Blase ist sowieso so ein unerforschtes Organ und die Krankheit, die ich jetzt halt habe, darüber weiß man zwar was, aber das man weiß nur über, also interzystielle Zystitis, da weiß man zum Beispiel nur von einer Form was und ich habe nochmal eine andere Form. Mhm. Was kann man denn dagegen tun? Was machen die denn? Ja, das ist es nämlich. Man kann leider nicht viel dagegen tun, weil es gibt in Deutschland noch nicht so die richtigen Medikamente. In Amerika gibt es schon ein paar Sachen, aber so wirklich viel, also Medikamente, wo du das jetzt nimmst und sagst, okay, jetzt geht's mir besser, das gibt's einfach nicht. Wenn du das 8 Jahre hast und die Blase immer wieder blutet und somit vernarbt von innen, muss die ganze Blaseninnenwand doch eine einzige Krater-Narbenlandschaft sein. Genau. Mittlerweile. Genau. Genau. Also bei mir war das jetzt immer so, dass ich ganz viel und ganz oft auch als Kind, also so mit 15, 16 fing es an bei mir, dass ich immer Blasenentzündung hatte und zum Frauenarzt ging und dann hieß es immer, ja, und das kommt dann halt vom Geschlechtsverkehr und ich habe dann aber immer gedacht, so ja, also komisch mag ja sein, aber irgendwie kann es eigentlich nicht sein, nur vom Geschlechtsverkehr, weil ich hatte dann monatelang wirklich auch mal nichts und das war immer so heftig und ich habe Freundinnen gefragt, sag mal, wie ist eine Blasenentzündung bei euch? Ja, wir nehmen 3 Tage Antibiotikum und dann ist gut. Genau, und ja. Bei mir war das ja wirklich über Wochen und Monate und immer wieder und immer stärker bis zu dem Zeitraum. Also ich habe eine kleine Tochter von 6 Jahren. Aber da hat es doch wahrscheinlich, wenn das so eine seltene Erkrankung ist, auch lange gedauert, bis man das diagnostiziert hatte. Ja, genau, darauf will ich jetzt hinaus. Also das hat echt jetzt 8 Jahre, also vor einem Jahr war das dann, also ich studiere halt nebenbei und habe eine Tochter und bin alleinerziehend in Anführungsstrichen. Also ich habe zwar einen Partner, aber wohne halt nicht zusammen. Ja. Und Da war das also vor allem ja das mit dem Studium und das war einfach alles wirklich sehr viel Arbeit und keine Ahnung und ich bin echt immer wieder halt umgekippt vor diesen Schmerzen, habe immer wieder stärker geblutet. Also hat man das nach so vielen Jahren erst herausbekommen, was genau. es ist? Genau, ja, genau. Also hast du die Schmerzen eigentlich beim Wasserlassen oder tut die Blase an sich weh? Also es ist halt so, ich habe beim Wasserlassen jetzt schon Schmerzen, aber die Schmerzen sind leider so, dass sie halt immer den ganzen Tag, weil du hast diesen Blasendrang. Also du weißt nicht wirklich, muss ich oder muss ich nicht. Du gehst und du musst vielleicht gar nichts und dann hast du keine richtige Nacht. Rät man dir, dass du viel trinken sollst oder eher weniger? Also es ist ja halt immer so eine Reizung für die Blase. Wenn man jetzt übertreibt mit 3 Liter, das ist für die Blase auch sehr anstrengend, ne? Weil man weiß ja mittlerweile, was man der Blase antut. Natürlich, das soll sie nicht im Trockenen liegen und also Mittelwert, so einen gesunden Mittelwert. Genau, man hat mir empfohlen 7x7, also 7x200 Milliliter, da sind wir bei 1,5 ungefähr und wenn das jetzt so eine unerforschte Krankheit ist und man nicht weiß, was man dagegen tun kann, was ist jetzt deine Perspektive? Das ist es ja. Also ich habe halt Glück gehabt, dass ich einen tollen Arzt erwischt habe und wir haben jetzt mittlerweile auch schon 10 Eingriffe, habe ich jetzt hinter mir innerhalb eines Jahres. Was heißt Eingriffe? Also Eingriffe, wir haben verschiedene Sachen versucht, wie Blowing Bladder, also das ist so von Amerika halt dieses, dass man die Blase sozusagen aufbläst und die Kapazität halt ein bisschen, ne? Dass die Blase halt nicht gleich bei kleinen Mengen von 150 Liter irgendwie schon Schluss macht. Mhm. Und dann habe ich halt so eine Medikamentencocktail halt in die Blase gespritzt bekommen. Das soll zu der Schleimhautaufbau dienen sozusagen. Ja. Aber es sind alles so Versuche nur, ne? Ja, genau. Hat das denn schon ein bisschen gewirkt? Also ich muss sagen, es hat schon ein bisschen gewirkt, aber es ist halt nicht, dass ich mein Leben also so leben kann, wie ich es möchte. Also mit 26 stelle ich mir mein Leben einfach nicht so vor und ich bin momentan das heißt, super verzweifelt. Du hast diese Erkrankung und musst dich damit im Moment arrangieren und hast gar keine Perspektive auf Heilung oder so etwas. Was könnte denn im schlimmsten Falle passieren? Dass die Blase schrumpft und raus muss. Oh je. Also und das ist... Ja, darüber denke ich allerdings noch gar nicht nach, weil ich bin ja eigentlich mehr Kämpfernatur und hast du dir mal versucht, mit irgendwie anderen Betroffenen, die vielleicht auch so eine Erkrankung haben, Kontakt aufzunehmen? Ja, also ich habe selber eine Seite bei Facebook gegründet, auch unter Interstitielle Zystitis, falls da jetzt welche zuhören, die können sich gerne einklingen, also dass man da irgendwie halt sich austauscht, wie machst du das, wie gehst du mit deinen Schmerzen um und das alles schon. Ich war auch in verschiedenen Foren. Ich muss auch dazu sagen, ich finde nicht immer, dass es halt hilft. Ne? Ich bin eine sehr starke Person, aber auch sehr emotional und solche Foren, wenn du da reingehst, erstmal mit einer Diagnose, dann ist immer so ein bisschen kritisch. Also das sind Menschen, die sich das Leben nehmen wollen. Also halt Klartext heißt das, du hast da noch nichts Neues für dich besonders herausgezogen an neuen Informationen. Nein, also das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich halt alles außer Schulmedizinische, das alles versuche, von Reiki bis Yoga und Osteopathie und homöopathische Sachen, also alles, was ich beeinflussen kann an Psyche und Entspannung und so, das alles mache ich. Vielleicht meldet sich ja hier aufgrund unseres Gespräches jemand, der eine Idee hat, der vielleicht auch diese Erkrankung hat. Ja. Dann würden wir das gerne an dich weiterreichen, Luba. Das wäre toll. Ja, das wäre vielleicht, hätte es vielleicht einen Effekt, dass du hier angerufen hast. Das würde mich sehr freuen. Ja. Das würde mich auch freuen, wenn ich da irgendwie jemand das gleiche Schicksal irgendwie hat. Ja. Was studierst du? Ich studiere Sozialökonomie. Sozialökonomie, ja. Ja. Ja. Genau. Im dritten Semester ist bis jetzt auch alles ganz toll gelaufen und habe eine kleine Tochter von 6 Jahren und das ist das, was mich gerade sehr verrückt macht, weil ich jetzt echt Existenzängste habe und echt nicht weiß, wie die Zukunft weitergehen soll. Und du bist 26, fühlst dich schon fast wie 90, irgendwie kurz vorm Abkratzen. Ja, ja. Aber ich sage immer, was dich nicht sterben lässt, das macht dich stärker. Noba, vielleicht kommt ja was rein bei uns. Ich würde mich sehr freuen für dich und wir reichen das natürlich gerne an dich weiter. Das ist das, was ich dir anbieten kann an Hilfe. Ansonsten nur meine besten und guten Wünsche, dass dass es ein wenig bergauf geht bei dir. Und dir und deinem Kind von Herzen alles Gute. Vielen Dank. Nochmal. Ich würde gerne noch einen Satz sagen, wenn ich darf. Gerne. Und zwar an alle, die wirklich diese Krankheit haben. Bitte, bitte, bitte nicht aufgeben. Ich bin ganz sicher, dass da irgendwo, irgendwann da draußen jemand ist, der für uns was erfindet. Und wenn wir aufgeben, geben wir auch die Nächsten, die nach uns kommen, auch auf. Also bitte immer, immer Kopf hoch und okay. Das ist rübergekommen. Noba, alles Gute wünsche super. Ich dir. Tschüss. Dankeschön, ciao. Schönen Abend. Dankeschön, tschüss. Und hier ist Mirko und Mirko ist 32. Guten Morgen, Mirko. Hallo, hallo, Domia. Hallo, hallo. Um was geht's bei dir, Mirko? Ja, erstmal muss ich sagen, ich bin ein riesen Fan von deiner Sendung und ich freue mich, endlich mal durchgekommen zu sein. Freut mich auch, dass du da bist. Ja, auf jeden Fall. Und ja, gestern habe ich irgendwie erst spät gesehen, dass böse Frauen das Thema war. So war's. Und da habe ich auch was zu erzählen und ich war halt mit einer bösen Frau zusammen. Mhm. Eine Frau mit zwei Gesichtern sozusagen. Ja. Wie lange warst du mit ihr zusammen? Es waren dann nur 2,5 Jahre. Naja, immerhin. Was immerhin, das war eine Fernbeziehung, muss man dazu auch sagen, im Endeffekt. Was hat diese Frau so böse gemacht? Die Frau, also ich muss da die Vorgeschichte erzählen. Ich bin nach Belgrad gefahren, also geflogen, meine Familie zu besuchen. Mhm. Und habe dann ein Fußballspiel geguckt halt, weil ich auch Fan bin. Und habe auf der Tribüne halt ein nettes Mädel kennengelernt. Ja. Und sie war auch sehr sympathisch. Ich muss dazu sagen, sie war auch schon deutlich kräftiger, aber ich bin halt auch ziemlich groß und kräftig. Und sie hat mich dann halt auch angesprochen und wir sind ins Gespräch gekommen und es war alles wunderbar, haben uns kennengelernt, wie das halt so ist, man verliebt sich ineinander. Also du bist Jugoslawe oder genau, Serbe? Genau, Serbien. Oder? Serbien, ja. Genau. Ja. Und das war halt, wirklich eine schöne Zeit, habe meinen Urlaub da auch noch verlängert für 2 Monate. Bin zurückgeflogen und das lief dann halt, ne, über Telefon, Internet, Webcam, wie man das halt so kennt. Ja, und dann halt bin ich dann im Winter wieder rüber und da war Hochsaison bei den Fußballspielen und da habe ich mitbekommen, dass sie halt ein Hardcore-Fan ist und wirklich auch zu Auswärtsspielen fährt und sonst was. Und Hardcore-Fan heißt was? Dass sie zu den Ultras gehört. Also Hooligan? Dass sie Hooligan ist, ja. Ach, ein weiblicher Hooligan? Ein weiblicher Hooligan. Gibt's das in Deutschland auch? Weiß ich gar nicht. Ich muss sagen, ich bin auch hier Fußballfan, aber das ist mir in dieser Art noch nicht begegnet. Also es gibt auch, das ist eigentlich eine Männerdomäne und ja. Da sind auch nicht so viele dabei auf der Tribüne, aber sie wurde akzeptiert. Und für welche Mannschaft? Kennt man die hier? Roter Stern Belgrad, ja. Ganz harte Jungs. Ich glaube, das sagt Fußballern was, ne? Sogar mir sagt das ein bisschen was. Ja, ganz harte Jungs, ja. Roter Stern Belgrad. Richtig, ja. Ja, und ich dachte, okay, sie hat gesagt, komm rüber, wir spielen Europapokal, es geht nach Griechenland, wird wunderbar, können wir vielleicht auch noch irgendwie 2-3 Tage Urlaub machen. Aber aus dem Urlaub wurde dann, muss ich sagen, also eine der herbsten Erfahrungen, die ich glaube ich jemals gemacht habe. Also was ist passiert? Ja, wir sind halt mit ein paar Bussen da hingefahren und man muss sagen, das war ein Spiel gegen Aris Saloniki. Und in Saloniki gibt es noch 2 andere Mannschaften und die sind sich eigentlich alle spinnefeind. Aber an dem Tag haben sich alle verbündet und haben sich gefreut, jetzt kommen die Belgrader, jetzt gibt's Randale. Ja, und da angekommen, direkt an der Tanke, zack, hat's auch direkt gebrannt. Und ich dachte halt wirklich, jetzt machst du einen auf Beschützerinstinkt, ne, und hältst die, ne, beschützt dein Mädchen halt irgendwie. Und da war die Erste mit der, die aus dem Bus gestürmt ist und furchtlos auf die draufgegangen ist. Boah. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Und so hattest du sie vorher nicht erlebt? Noch nie? So habe ich sie nicht erlebt. Nein, sie ist temperamentvoll. Also wir haben, ne, ich bin auch temperamentvoll, ne? Sie hat richtig losgeknüppelt? Die ist richtig drauf los. Also wie das so ist, ne? Also es kam zum Kontakt, es kam halt, das geht alles einfach super schnell, Domian. Also, ne, da kann man kaum noch gucken und auf einmal, also, ne, ich war wie gelähmt halt irgendwie. Ich bin kein Kind von Traurigkeit, ne? Aber ich war wie gelehnt, dachte einfach nur... Also die ist dann auch auf Männer gegangen, auf Männer? Ja, drauf. Klar. Die ist einfach drauf losgegangen, dann kam es zack zum Kontakt halt irgendwie, das hat nur ein paar Sekunden gedauert, dann ging das auseinander. Hatte die einen Knüppel dabei oder sowas? Nein. Nee. Die war nicht bewaffnet, mit der Hand. Alles mit Fäusten, nachher flogen dann halt auch Steine, Flaschen, was man halt irgendwie in den Händen gehalten hat. Zum Glück kam die Polizei dann auch, hat sich das aufgelöst, aber das ging nachher auch in der Stadt noch weiter, im Stadion. Also ich habe sie wirklich nicht wiedererkannt. Ne? Aber du hast doch dann bestimmt mit ihr darüber gesprochen, was das soll und warum. Ich habe während der Fahrt schon mit ihr darüber gesprochen, aber da habe ich auch gemerkt irgendwie, ne, also die Jungs meinten auch, mach dir keine Sorgen um die, als die anderen, die da waren, irgendwie, ja, nicht, die macht nicht, alle platt, das ist gar kein Ding. Dann habe ich auch rausgefunden, die war früher serbische Meisterin im Taekwondo. Ja. Also na gut, die hat keine Sorgen, aber hast du mit ihr darüber gesprochen, warum sie so brutal drauf ist, was das soll? Ja, natürlich habe ich mit ihr drüber gesprochen. Und was sagt sie? Wie hat sie es begründet? Es ist natürlich Frust. Also, ne? Ihr geht's nicht durch finanzielle Situation. Wie gesagt, sie hatte eine schwere Verletzung, hätte Taekwondo ganz groß rauskommen können. Und der ganze Frust, der sich da aufgestaut hat, den hat sie dann versucht, irgendwie durch Fußball zu entladen. Mhm. Und dieses Umfeld hat sie natürlich auch also in sich aufgesaugt, kann man sozusagen sagen. Eine der wenigen Frauen, sagst du, die dabei waren? Ja, ich habe, da waren halt noch ein paar Mädels im Bus, aber die waren alle zurückhaltend und schüchtern und sonst was. Du sagst, 2,5 Jahre warst du mit der Frau zusammen. Hattest du Angst vor ihr? Ich sag mal so, also in gewissen Streitigkeiten bin ich ein bisschen anders reingegangen. Aber sie hat dich nie geschlagen? Nein. Mhm. Also dazu ist es nie gekommen halt, ne? Also wie gesagt, als die ganze Fahrt zu Ende war, wir haben auch gar keine Zeit darüber jetzt alles hier, als die Fahrt zu Ende war, haben wir auch drüber geredet und im Endeffekt ist das wirklich die Beziehung an dem Gewaltpotenzial gescheitert und ach, das war der Grund, weswegen es dann auch zu Ende gegangen ist. Ja, es gab natürlich auch dann andere Probleme, wie gesagt, Fernbeziehung. Mirko, ich muss radikal unterbrechen, die Sendung ist leider vorbei, aber wir haben noch ein paar Minuten reden können, das freut mich sehr. Ja, mich auch. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Auf jeden Fall und Don Ron Donny grüße ich auch und die Borussia aus Dortmund, Mann. Also, tschüss, ciao. Mach's gut. In der Technik, Uwe Petersen.